hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA ist belastet durch Spionieren der NSA. Die Regierung musste sich beschweren, hat das Begehren, sich zu wehren. Es klappert die Schreibmaschine im Amt, klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Da kommen keine Daten mehr abhand, so klappt, so klappt, so klappt. Deutschland! Bei Ranking-Shows bestimmt das ZDF selbst den Favorit. Sie ranken ihre Welt, wie sie ihnen gefällt. Und bei der WM-Party gab's das Gaucho-Lied. So geht das Feuilleton geht so. Zum Geburtstag gibt's ein Ständchen. Kanzlerin, 60 Jahre, glattes Haar, so steht sie für nichts. Die älteste Teflonpfanne der Welt. Ballermann, na, na, Nachrichten. Ballermann, na, na, Nachrichten. Mehr Spaß, einfach SWR3.